Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So look, Paul just finished saying that there's only one God, one Jesus, everything comes from him. Don't worry about all the demons and the devils around you. Paulus hat gerade gesagt, dass es nur einen Gott gibt, einen Jesus, alles kommt von ihm. Macht euch keine Sorgen über Dämonen oder den Teufel um euch herum. Now Paul made a very clear statement. Nun macht Paulus eine sehr klare Aussage. You know, it's like, this is how it is, guys. Es ist wie, so ist es nun mal, Leute. But look what he says in verse 7. Aber schau, was er in Vers 7 sagt. Yes, there is another but. Ja, da gibt es noch ein Aber. But not everyone has this revelation. Aber nicht alle haben diese Erkenntnis. For some were formerly idolaters who consider idol as real and living. Denn einige waren früher Götzendiener, die Götzen für real und lebendig hielten. See, this is what I find so beautiful and this is what I've adapted to my own life. Das ist es, was ich so schön finde und was ich auf mein eigenes Leben adaptiert habe. Think about this. Denk darüber nach. So while Paul is making a clear statement, there's only one God, we don't have to worry about any other gods or demons or devils. Während Paulus also die klare Aussage macht, dass es nur einen Gott gibt und wir uns keine Sorgen um andere Götter oder Dämonen oder den Teufel machen müssen. At the same time he's saying, but there are actually people who don't yet have that revelation because of their past. Sagt er gleichzeitig, aber es gibt tatsächlich Menschen, die diese Erkenntnis aufgrund ihrer Vergangenheit noch nicht haben. Shouldn't Paul say, this is the scripture truth, everybody has to believe this? Müsste Paulus nicht sagen, das ist die Wahrheit der Schrift, das muss jeder glauben? Would this be truly love to insist that your revelation has to be everybody's revelation? Wäre das wirklich Liebe, darauf zu bestehen, dass die eigene Erkenntnis die Erkenntnis aller sein muss? Would it be true love to insist that everybody has to believe the truth the way you believe it? Wäre es wirklich Liebe, darauf zu bestehen, dass jeder die Wahrheit glauben muss, so wie ich sie glaube? And since love is what builds the structure and not your knowledge, we have to focus on love way more than on knowledge. Und da es die Liebe ist, die die Struktur aufbaut und nicht unser Wissen, müssen wir uns viel mehr auf die Liebe als auf das Wissen konzentrieren. Listen to this. Hör dir das an. I can walk together with people who love each other unconditionally. Ich kann mit Menschen zusammen sein, die sich bedingungslos lieben. And who don't agree on believing all things the same way. Und die nicht alle Dinge auf die gleiche Weise glauben. But I cannot walk and work together with people who all agree on the same knowledge but don't walk in love. Aber ich kann nicht mit Menschen zusammen sein und arbeiten, die alle im gleichen Wissen übereinstimmen, aber nicht in Liebe leben. Isn't that a strange thing? Ist das nicht eine seltsame Sache? That we've made unity much more about knowledge than about love. Dass wir die Einheit viel mehr durch das Wissen als durch die Liebe erreicht, hergestellt haben. That's why the church is in such a mess. Deshalb ist die Gemeinde so durcheinander. And this is the truth that Paul insists that the church gets hold of. Das ist die Wahrheit, die Paulus der Gemeinde ans Herz legt. So when somebody doesn't have their revelation because he come from a very delicate background. Wenn also jemand die Erkenntnis nicht hat, weil er aus einem sehr heiklen Hintergrund kommt, you're supposed to treat that person very carefully. Dann sollst du mit dieser Person sehr vorsichtig umgehen. Now, look what he says. Schau, was er sagt. He says, they were idolaters. They actually consider this idol as real and living, even though we know they're dead. Sie waren Götzendiener. Sie halten diese Götzen noch immer für real und lebendig, auch wenn wir wissen, dass sie tot sind. But that's how they used to believe it before they came to Jesus. Aber so waren sie es gewohnt zu glauben, bevor sie zu Jesus kamen. Look, Paul says that's why they consider the food offered to that god as defiled. Paulus sagt, deshalb betrachten sie die Speisen, die diesem Gott geopfert werden, als verunreinigt. So what happened? Was ist also passiert? They take the meat, this heathen worship, these idol worshippers, heathens. Sie nahmen das Fleisch, diese Götzen anbetenden Heiden. And these Christians, they used to do the exact same thing. They used to be part of that system. Und diese Christen haben genau das Gleiche getan. Sie waren ja Teil dieses Systems. Then they used to eat that meat. Dann haben sie dieses Fleisch gegessen. Now they become Christians. Jetzt werden sie Christen. When they become Christians, suddenly they realize realize. Wenn sie Christen werden, erkennen sie plötzlich, I must only follow God the Father, no other gods. Ich muss nur Gott dem Vater folgen, keinen anderen Göttern. But in their hearts, these gods that they offer the idol the meat to, they are still actually real gods. Just bad God. Aber in ihrem Herzen sind diese Götter, denen sie das Fleisch geopfert haben, immer noch echte Götter, nur schlechte Götter. Because that's what Paul says. To them, they are still really living. Like, guys, these are demons. The food has been given to the demons. Very careful. Denn das ist es, was Paulus sagt. Für sie sind sie immer noch wirklich lebendig. Wie, Leute, das sind Dämonen. Das Essen wurde den Dämonen gegeben. Seid vorsichtig. So they believe that meat has now been defiled because of the demons it has been sacrificed to. Sie glauben also, dass dieses Fleisch jetzt verunreinigt ist, weil es den Dämonen geopfert wurde. Then he says something that I wish every Christian would learn and would live. Dann sagt er etwas, von dem ich wünschte, dass jeder Christ es lernen und leben würde. And their weak consciences become defiled if they eat it. Und ihr schwaches Gewissen wird verunreinigt, wenn sie es essen. Now look, Paul is very clearly saying that their conscience is weak, which means their conscience is not functioning properly. Paulus sagt ganz klar, dass ihr Gewissen schwach ist, was bedeutet, dass ihr Gewissen nicht richtig funktioniert. Now, Paul is not for one moment saying that their conscience is right. Paulus sagt nicht einen Moment lang, dass ihr Gewissen in Ordnung ist. He's saying the opposite. He's saying our conscience is right. We can eat whatever we want. Everything is fine. Er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, unser Gewissen ist in Ordnung. Wir können essen, was immer wir wollen. Alles ist in Ordnung. And he is even saying the reason why they feel like this, it's because of the past things that they have lived. Er sagt sogar, dass der Grund, warum sie sich so fühlen, der ist, weil sie in der Vergangenheit so gelebt haben. So think about this thought. Bleib dran an diesem Gedanken. They used to be heathens. Sie waren früher Heiden. They used to take part of the heathen practice of sacrificing this meat to their gods. Sie haben an der heidnischen Praxis teilgenommen, ihren Göttern dieses Fleisch zu opfern. They find the true and only God and the Lord Jesus Christ. Sie finden den wahren und einzigen Gott und den Herrn Jesus Christus. Now they say, oh my God, you can never eat this meat. Jetzt sagen sie, oh mein Gott, wir können dieses Fleisch niemals essen. And Paul said, it's not true, you can eat it. Und Paulus sagt, es ist nicht wahr, ihr könnt es essen. But Paul teaching the church that you have to respect their conscience. Aber Paulus lehrt die Gemeinde, dass wir ihr Gewissen respektieren müssen. Even when the conscience is weak. Auch wenn das Gewissen schwach ist. Now remember, obviously these are not Christians who've yet built a strong conscience. Denk daran, dies sind offensichtlich keine Christen, die bereits ein starkes Gewissen haben. Obviously they should learn that there is only one God and all the other demons are not doing. Natürlich sollten sie lernen, dass es nur einen Gott gibt und dass sie sich um all die anderen Dämonen keine Sorgen machen müssen. But while they are learning this, we have to be very careful with their conscience. Aber während sie das lernen, müssen wir mit ihrem Gewissen sehr vorsichtig sein. Tomorrow I continue with this thought. Morgen fahre ich mit diesem Gedanken fort.